Kapitel 22 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lehrfreiheit. Vergleiche O.F. Gruppes Akademische Lehrfreiheit. Habt ihr gehört, ihr Studiosen? Ihr kriegt nur durchgesiebtes Korn. Für euch sind nur der Weisheit Rosen. Und nur dem Lehrer bleibt der Dorn. Die Wissenschaft will Straußen magen. Viel Irrtum gibt es zu verdauen. Drum lässt man euch am Knochen nagen und lässt das Fleisch von andern kauen. Nichts sagt man euch vom Streit der Meister, nichts euch vom Ringen der Parteien, vom Kampf der Herzen und der Geister und von der Zukunft Morgenschein. Man zeigt euch eine ebene Fläche, recht ein behaglich Kanaan, da fließen Milch und Honigbäche. Das ist die Wissenschaft, schaut an. Doch dass ein Quell aus Felsen sprudelt, der euch den heißen Gaumen kühlt, und dass ein Strom dort unten sprudelt, der Perlen auch nach oben wühlt, das dürft nicht ihr erfahren, denn allzu leicht seid ihr verführt. Das muss man für die Alten sparen, die Alten, die es nicht mehr rührt. Drum kastigiert man die Geschichte, in der sich Falsch und Wahres mengt, für euch zu einem Lehrgedichte, und die Moral wird angehängt. Das ew'ge Meer mit seinen Wogen, mit seiner Ebbe, seiner Flut, auf Flaschen wird's für euch gezogen, so ist's gesund, so schmeckt es gut. Was, schmeckt es nicht? Ihr zieht Gesichter? Ihr mögt nicht Rosen ohne Dorn? O, ihr verwegenes Gelichter, so seid ihr noch vom alten Korn? So seid ihr doch noch nicht die Puppe, zu der man künftig euch dressiert, der Mannequin, an dem Herr Gruppe sich den Professor einstudiert. Frisch auf, so lasst die Segel brausen, das Steuer führt des Lehrers Hand, die Brandung schäumt, die Wellen sausen, frisch auf, ihr kommt ans Land. Ihr aber mit den kriechenden Nüstern, dem diplomatisch feinen Wort, ihr macht uns nicht nach Traubenlüstern, die ihr am Ofen erst gedorrt. Nicht jedes Maß darf jeden messen, nicht jedem mundet jede Kost. Wer Lust hat, mag Rosinen essen, doch für die Jugend ist der Most. Ende von Kapitel 22.